2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Als glückliche Gewinnerin einer Green Card hatte ich in den vergangenen Tagen mehr erlebt als in meinem ganzen 20-jährigen Leben zuvor. Ich war auf dem Weg, Deutschland zu verlassen, um in Island, dem Energieparadies, im Jahr 2050 ein neues Leben zu beginnen. Doch schon knapp vor Berlin schien es so, als sei die Reise zu Ende. Aussteigen, los! Finstere Gestalten hatten unseren Wagen angehalten und umringten uns mit vorgehaltenen Knüppeln. Und weder mein Begleiter, der Polizist Siegfried, noch Martin, ein junger Anhalter, den wir auf mein Anraten hin mitgenommen hatten, wussten einen Ausweg. Ich gehe nicht da raus. Ich weiß nicht, was die wollen. Ich gehe nicht da raus. Ruhe! Wahnsinn! Ruhe! Ich muss nachdenken. Siegfried, der hochdekorierte Superbulle, der Spezialist für Überlandtransporte und Gefahrengut, tat nichts, außer nervös an seinen Fingernägeln zu kauen. Steigt endlich aus oder müssen wir euren Wagen erst zerlegen? Oh meine Scheiße, die wollen unser Auto. Wir können ihnen doch nicht unser Auto geben. Ich muss doch zu meinem Schiff nach Island. Kannst du vielleicht mal 5 Minuten an was anderes denken als dieses scheiß Island? Geht mir total auf den Sack. Wir müssen den Kerl was anbieten. Ja, aber was denn? Was denn? Verdammt, jetzt sei doch mal still. Wir wollen dieses Auto. Siegfried griff auf die Rückbank. Endlich. Er wurde aktiv. Doch scheinbar galt seine einzige Sorge einem kleinen Metallkoffer, den er mir in die Hand drückte. Was auch geschieht, Senja. Den Koffer dürfen Sie auf keinen Fall in die Hände kriegen, verstehst du? Was soll das denn jetzt? Wieso denn diesen Koffer? Das einzige Wichtige ist das Auto. Senja, bitte. Du weißt doch, dass die Energieversorgung in Berlin zusammengebrochen ist. In diesem Koffer ist ein Mikrochip. Ja und? Nur mit dem Chip kann das Kraftwerk wieder in Gang gesetzt werden, versteh doch. Ohne ihn ist die Stadt verloren. Das war es also. Siegfried war der Kurier, der das alles entscheidende Ersatzteil für die Wiederherstellung des Kraftwerks Reuter West in Berlin transportierte. Ist nicht dein Ernst. Dir, so einer Null wie dir, haben sie diesen Job angeboten, ist ja unglaublich. Siegfried ignorierte die Helme unseres Mitfahrers, nahm seinen ganzen Schneid zusammen und stieg aus. Martin und ich saßen schreckensstarr im Wagen und beobachteten, wie Siegfried mit den Banditen verhandelte. Was wollt ihr von uns? Wir wollen nur das Auto. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Euch passiert nichts. Ihr werdet an dem Wagen keine Freude haben, da ist ein Sender eingebaut. Jeder x-beliebige Polizist wird euch damit finden. So ein Quatsch! Du blöffst! Hier, sieh selbst, ich bin Polizist. Das ist ein offizieller Transport. Und? Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr kriegt alles, was wir im Kofferraum haben. Komm mit. Decken, Thermokleidung, Lebensmittel, Biosprit. Aber den Wagen, den kriegt ihr nicht. Warum sollten wir darauf eingehen? Ich zeig euch nicht an. Ihr macht also Beute ohne Risiko. Oder ihr werdet die nächsten Jahre wegen dieses beschissenen Wagens gejagt. Es war unglaublich. Er hat es echt geschafft, sie schließlich zu überzeugen. Gierig räumten sie den Kofferraum aus und nahmen wirklich alles mit. Natürlich auch meine Reisetasche. Aber immerhin, wir konnten weiterfahren. Siegfried wurde mehr und mehr zu einem Mysterium. Einmal war er der hilflose Tollpatsch und dann wieder ganz der Held. Auch unserem Mitfahrer Martin entging das nicht. Moment, das hätte ich dir jetzt wirklich nicht zugetraut. Das nächste Mal kannst du dich aber nicht drauf verlassen, dass die Killer dich wieder so durchgehen lassen. Das waren keine Killer, die waren bloß verzweifelt. Genau wie du, bevor wir dich aufgelesen haben. Sag mal ehrlich, du hast noch nie in deinem Leben eine Kugel abgefeuert? Ja genau, in was für einer komischen Polizeieinheit bist du überhaupt? Angeblich hat er den besten Abschluss aller Zeiten. Ach so, ein Theoretiker. Oder ein Mitglied des Polizeiorchesters. Ach so, wahrscheinlich Herr Klassenprimus im Kampfsimulator. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Siegfried stürmte wütend aus dem Wagen. Oh, ich glaube, jetzt ist er sauer. Vielleicht solltest du ihm mal hinterhergehen und dich entschuldigen. Weil eigentlich hat er uns ja den Arsch gerettet. Geh du ihm doch hinterher, wenn du dich entschuldigen willst. Nee, ich glaube, das muss schon von dir kommen. Mich kennt er ja kaum. Ja, ich glaube, du hast recht. Siegfried? Hey? Du, es tut mir echt leid. Es war nicht so gemeint. Ich weiß, dass du das eben sehr, sehr gut gemacht hast. Scheiße! Scheiße, ich hab's gleich gewusst! Scheiße. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Kaum war ich einige Meter vom Wagen entfernt, schwang sich Martin hinters Steuer und fuhr mit dem Auto auf und davon. Senja, oh bist du von Sinn? Wie kannst du diese kleine Ratte allein im Wagen lassen? Oh Gott. Scheiße! Ich hätte mich beinahe übergeben vor Schreck. Ich hatte alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Das war's. Schluss. Aus, vorbei. Ohne Auto waren wir aufgeschmissen.